Jesuitenregierung in Paraguay von Friedrich von Schiller. In einer Aktion, welche der Schlacht bei Paraguay, die 1759 am 12. September zwischen der jesuitischen und der vereinigten spanisch-portugiesischen Armee geliefert wurde, vorherging, wurden unter anderen indianischen Gefangenen auch zwei Europäer eingebracht, die mit verzweifelter Tapferkeit gefochten hatten. Beide waren von den übrigen Gefangenen ganz unterschieden gekleidet. Sie trugen einen roten Husarenhabit, an welchem von den Achseln zwei kleine Ärmel herabhingen. Ihr Helm war mit roten Federn eingefasst, und beide trugen eine große Kette von Diamanten um den Hals. Ebenso reich waren ihre Pferde geschmückt. Ihre Waffen waren ein großer Säbel und eine Flinte. Als man sie auskleidete, fand man einen sehr guten Brustharnisch auf ihrem Leibe und noch außerdem eine kurze Pistole und zwei Dolche. Die Indianer, welche mit ihnen gefangen waren, fielen, als sie sie ansichtig wurden, ehrerbietig auf die Knie vor ihnen nieder und schlugen sich an die Brust, wobei sie zu wiederholten Malen das Wort »Kau« aussprachen. Einer der Europäer schien diese Huldigung mit Verdruss anzunehmen. Die Indianer aber ließen sich darum nicht stören. Kein Wort war aus ihm herauszubringen. Man schlug ihn, man brachte ihn auf die Tortur. Einige unfreiwillige Laute in portugiesischer Sprache, die der Schmerz ihm auspresste, waren alles, was man von ihm erhielt. Der andere zeigte sich offener und freier und gestand bald, dass er ein Jesuit sei. Er habe, sagte er, seine Indianer als ihr Kaplan und geistlicher Assistent in die Schlacht begleitet, um, wie er vorgab, ihre unmäßige Wut in Schranken zu halten und ihnen gelindere Gesinnungen gegen den Feind einzupflanzen. Endlich entdeckte er, er nenne sich Pater René, und der andere, den das Beispiel seines Kameraden gleichfalls gesprächiger machte, gestand nunmehr auch, dass er ein Jesuit und Kaplan der Indianer sei und Pater Lenomé heiße. Als man ihre Taschen durchsuchte, fand sich ein kleines Buch, bei dessen Entdeckung sie äußerst unruhig wurden. Es war mit unbekannten Chiffern geschrieben, am Rande aber ein Schlüssel dazu in lateinischer Sprache beigefügt. Diese Schrift enthielt ein indianisches Kriegsrecht oder vielmehr die Hauptstücke der Religion, die der Orden seinen indianischen Untertanen einzupflanzen gesucht hatte. Ich teile sie hier mit, weil sie den Neugierigen interessieren dürften und vielleicht einigen Aufschluss über die Jesuitenregierung in Paraguay geben. Höre, o Mensch, die Gebote Gottes und des heiligen Michaels. Erstens, Gott ist der Endzweck aller Handlungen. Zweitens, Gott ist die Quelle aller Tapferkeit und Stärke. Drittens, die Tapferkeit ist eine Tugend sowohl des Leibes als der Seele. Viertens, Gott tut nichts umsonst. Fünftens, die Tapferkeit ist den Menschen gegeben, dass sie sich verteidigen. Sechstens, die Menschen müssen sich wider ihre Feinde verteidigen. Siebtens, die Feinde sind die weißen Menschen, die aus fernen Gegenden kommen, Krieg zu führen, und sind von Gott verflucht. Achtens. Die Europäer, zum Beispiel die Spanier und Portugiesen, sind solche von Gott verfluchte Leute. Neuntens. Gottes Feinde können nicht unsere Freunde sein. Zehntens. Gott befiehlt, dass wir seine Feinde ausrotten und in ihre Länder vorrücken, um sie auszurotten. Elftens. Damit ein von Gott Verfluchter, zum Beispiel ein Spanier, ausgerottet werde, muss man auch das zeitliche Leben verlieren, damit man das ewige verdiene. Zwölftens. Wer mit einem Europäer redet oder ihre Sprache versteht, wird zu dem höllischen Feuer verdammt werden. Dreizehntens. Wer einen Europäer umbringt, wird selig werden. Vierzehntens. Wer einen Tag zubringt, ohne eine Handlung des Hasses oder der Verfluchung wieder einen Europäer vorgenommen zu haben, wird zum ewigen Feuer verdammt werden. Fünfzehntens. Gott erlaubt dem, der die zeitlichen Güter verachtet und immer bereit ist, wieder die Feinde des Teufels zu streiten, alles mit einem Weibe anzufangen. Sechzehntens. Wer in einem Treffen mit den Europäern umkommt, wird selig werden. Siebzehntens. Wer wieder die Feinde Gottes eine Kanone losbrennt, wird selig, und ihm sind alle Sünden seines Lebens vergeben. Achtzehntens. Wer mit großer Gefahr des Todes die Ursache sein wird, dass man ein Schloss und eine Festung wieder erobert, die von den Weißen unrechtmäßigerweise besessen wird, der soll in dem Paradiese unter allen Weibern des Himmels eine sehr schöne Frau haben. Neunzehntens. Wer Ursache sein wird, dass unser Reich über seine Grenzen ausgebreitet wird, der wird unter allen Töchtern Gottes vier sehr schöne Weiber haben. Zwanzigstens. Wer Ursache sein wird, dass sich unsere Waffen nach Europa erstrecken, der wird im Paradiese viele schöne Mägdlein haben. Einundzwanzigstens. Wer den Früchten der Erde ergeben ist, der soll keine Früchte des Himmels genießen. Zweiundzwanzigstens. Wer mehr Kinder zeugt, der wird mehr Ruhm im Himmel haben. Dreiundzwanzigstens. Wer Wein trinkt, der wird nicht ins Himmelreich kommen. Vierundzwanzigstens. Wer seinem Kauen nicht gehorchet und nicht demütig ist, der kommt in die Hölle. Fünfundzwanzigstens. Die Kau sind Söhne Gottes, welche über Europa aus dem Himmel kommen, dass sie den Völkern wieder die Feinde Gottes helfen. Sechsundzwanzigstens. Die Kau sind Engel Gottes, welche zu den Völkern herabsteigen, sie zu lehren, wie man in den Himmel komme, und die Kunst, die Feinde Gottes auszurotten. Siebenundzwanzigstens. Den Kaus muss man alle Früchte des Landes geben und alle Arbeiten der Menschen, damit sie dieselben anwenden, die Völker, die des Teufels Freunde sind, auszurotten. Achtundzwanzigstens. Wer in der Ungnade seines Kaus stirbt, wird nicht selig. Neunundzwanzigstens. Wer den höchsten Kau anrühret, wird selig. Dreißigstens. Jedermann sei seinem Kau untertan und gehe hin, wohin er ihn gehen heißt, und gebe ihm, was er verlangt, und tue, was er befiehlt. Einunddreißigstens. Die Menschen sind in der Welt, um mit dem Teufel und seinen Freunden zu streiten, damit sie in das Himmelreich kommen, wo ewige Freude und eine Wollust sein wird, die keines Menschen Herz fassen kann.